Die südkoreanischen Massenmedien kritisieren die Präsidentin Park Geun-hye, die für die Affäre der illegalen Einmischung einer präsidentennahen privaten Frau in die Staatsangelegenheiten verantwortlich ist. Am 25. Oktober entlarvte der Sender KBS die Beziehungen zwischen der Präsidentin Park Geun-hye und den einflussreichen Drahtziehern, die die Affäre verursachten, und die Zeitung Hangyore vom 25. Oktober, die Zeitung Gyeongyang-sinmun vom 27. Oktober und die Internetzeitung Minsungae-sori vom 28. Oktober kritisierten in ihren Leitartikeln die Präsidentin. Und die südkoreanische Organisation Solidarität für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft gab am 27. Oktober eine Erklärung mit dem Titel »Park Geun-hye soll mit der Ausübung des Präsidentenamtes aufhören« ab.